Radio Bremen 2. Caligula von Albert Camus. Hörspielfassung Hans Bräunlich. Immer noch nichts. Seit 3 Tagen nichts. Kuriere kommen, Kuriere gehen. Sie schütteln den Kopf und verkünden nichts. Die ganze Gegend ist abgesucht worden. Nichts. Vielleicht kommt er zurück, wie er gegangen ist. Als er den Palast verließ, sein Blick war seltsam. Ach was, junge Leute sind ebenso. Natürlich, mit dem Alter gibt sich alles. Wir wollen hoffen, dass er vergisst. Er braucht doch nur die Hand auszustrecken und hat an jedem Finger eine. Und woraus schließt du, dass es sich um Liebe handelt? Um was denn sonst? Vielleicht nur der Ekel, euch alle Tage sehen zu müssen. Man würde seine Zeitgenossen so viel leichter ertragen, wenn sie hin und wieder eine neue Visage aufsetzen könnten. Ich ziehe es vor, anzunehmen, es handle sich um Liebe. Weil es die Art Krankheit ist, die weder die Gescheiten noch die Dummen verschont? So, auf jeden Fall dauert so ein Kummer nicht ewig. Ich habe letztes Jahr meine Frau verloren. Ich habe sie heftig beweint und dann vergessen. Von Zeit zu Zeit bin ich nur noch ein wenig traurig. Doch was macht unser Kaiser Gaius, genannt Caligula? Zugegeben, er liebte Drusilla, aber sie war seine Schwester. Mit ihr zu schlafen war schon viel. Aber Rom auf den Kopf zu stellen, weil sie gestorben ist, das geht zu weit. Ja. Wo bleibt die Staatsräson, wenn ein Inzest die Ausmaße einer Tragödie annimmt? Der Inzest mag hingehen, aber er darf keinen Staub aufwirbeln. Ein Inzest vollzieht sich nie in aller Stille, zumindest knarrt das Bett. Wer sagt euch überhaupt, dass es wegen Drusilla ist? Nicht sie? Ja, wer denn sonst, Helikon? Unser Kaiser Caligula ist unglücklich. Aber vielleicht weiß er selber nicht, warum. Ach, dieser junge Mann hat zu viel Literatur im Kopf. Ein Künstler als Kaiser, das geht nicht. Was können wir tun? Nichts. Wenn er nicht zurückkommt, wird man ihn ersetzen müssen. Unter uns gesagt, an Kaisern fehlt es nicht. Nein, nur an Persönlichkeiten. Und wenn er in schlechter Verfassung zurückkehrt? Wir werden ihn schon zur Vernunft bringen. Und wenn er der Vernunft nicht zugänglich ist? Ruhig, Blut. Das Römische Reich sind wir. Wenn wir das Gesicht verlieren, verliert das Reich den Kopf? Habe ich vor Zeiten nicht eine Abhandlung über den Staatsstreich verfasst? Alle suchen dich, mein Kaiser. Ich habe einen weiten Weg hinter mir, Helikon. Ja, du warst lange fort. Es war schwer zu finden. Was denn? Was ich haben wollte. Und was wolltest du haben, Caligula? Den Mond. Wie bitte? Ja, ich wollte den Mond. Ach so. Wozu? Nun, das ist etwas, das ich nicht habe. Gewiss. Und nun ist alles in Ordnung? Nein, ich konnte ihn nicht bekommen. Helikon. Ja, Caligula. Du denkst, ich sei verrückt? Du weißt genau, dass ich nie denke, dazu bin ich zu klug. Nein, ich bin nicht verrückt. Ich war sogar noch nie so vernünftig. Nur hatte ich plötzlich ein Bedürfnis nach dem Unmöglichen. So wie die Dinge sind, scheinen sie mir nicht befriedigend. Diese Meinung ist ziemlich weit verbreitet. Die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist nicht zu ertragen. Darum habe ich den Mond nötig. Oder das Glück. Oder die Unsterblichkeit. Etwas, das vielleicht unsinnig ist, aber nicht von dieser Welt. Das ist eine Überlegung, die sich hören lässt. Aber für gewöhnlich kann man sie nicht zu Ende führen. Eben weil man sie nie zu Ende führt, wird nichts erreicht. Vielleicht muss man nur bis zum Schluss konsequent bleiben. Ich weiß, was du denkst, Helikon. So viel Aufhebens um den Tod einer Frau. Nein, das ist es nicht. Ich glaube mich zwar zu erinnern, dass vor ein paar Tagen eine Frau gestorben ist, die ich liebte. Aber was ist Liebe? Wenig. Dieser Tod hat keine Bedeutung. Er ist nur das Zeichen einer Wahrheit, die mir den Mond unentbehrlich macht. Es ist eine ganz einfache, ganz klare, ein bisschen törichte Wahrheit. Aber sie ist mühsam zu entdecken und schwer zu tragen. Und welches ist diese Wahrheit? Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich. Eine Wahrheit, mit der man sich unschwer abfindet. Schau um dich, das ist kein Grund, der die Menschen am Essen hindern würde. Dann ist eben alles um mich Lüge. Ich aber will, dass in der Wahrheit gelebt wird. Und ich habe auch die Mittel, die Menschen zu zwingen, in der Wahrheit zu leben. Du solltest dich zuerst einmal ausruhen. Das wird nie mehr möglich sein. Und warum nicht? Wer gibt mir den Mond, wenn ich schlafe? Ja. Das ist wahr. Bitte hilf mir, Helikon. Wofür brauchst du meine Hilfe? Für das Unmögliche. Ich werde mein Bestes tun. Vergiss, dass du mir eben begegnet bist. Helikon, hast du ihn gesehen? Nein, Caesonia. Und hat er dir nichts gesagt, ehe er verschwand? Ich bin nicht sein Vertrauter, ich bin nur sein Zuschauer. Ich bitte dich. Liebe Caesonia, unser junger Kaiser ist ein Idealist. Das heißt, er hat noch nicht kapiert. Wenn er aber anfängt zu kapieren, ist er mit seinem guten Herzchen fähig, sich um alles zu kümmern. Und die Götter wissen, was uns das kosten wird. O Cäsar, wir haben dich gesucht. Es scheint so, mein lieber Patricius. Was wollt ihr? Wir waren in Sorge, Caligula. Mit welchem Recht? Weil du meine Lust befriedigst? Nun, du weißt, Cäsar, dass du auf jeden Fall ein paar Anordnungen hinsichtlich des Staatsschatzes zu treffen hast. Der Staatsschatz. Aber natürlich, mein lieber Oberhofmeister, der Staatsschatz ist von lebenswichtiger Bedeutung. Nicht wahr, meine liebe Caesonia, der Staatsschatz ist ungeheuer wichtig. Nein, Caligula, er ist Nebensache. Das beweist nur, dass du nichts davon verstehst. Alles ist wichtig, die Finanzen, die öffentliche Moral, die Außenpolitik, die Versorgung der Armee und die Agrargesetze. Alles ist lebenswichtig, sage ich dir. Es liegt alles auf der gleichen Ebene, die Größe Roms und deine Anfälle von Gicht. Ich werde mich um all das kümmern. Hör gut zu, Oberhofmeister. Ich höre. Du bist mir doch ergeben, nicht wahr? Aber Cäsar. Nun gut. Wir werden das Wirtschaftsleben von Grund auf umgestalten. Erster Zug. Alle Patrizier, alle Bürger des Reichs, die irgendwelches Vermögen besitzen, ob groß oder klein, werden gezwungen, ihre Kinder zu enterben und ihr Hab und Gut ungesäumt dem Staat zu vermachen. Aber Cäsar! Je nach unseren Bedürfnissen werden wir diese Leute einer willkürlich aufgestellten Liste folgend ins Jenseits befördern. Gelegentlich können wir die Reihenfolge ändern, ganz nach unserem Belieben. Und wir werden erben. Caligula, was fällt dir ein? Die Reihenfolge der Hinrichtung hat nämlich keinerlei Bedeutung. Oder vielmehr kommt allen diesen Hinrichtungen die gleiche Bedeutung zu, woraus folgt, dass sie gar keine haben. Übrigens sind die Menschen samt und sonders gleichermaßen schuldig. Abgesehen davon ist es nicht unmoralischer, die Bürger direkt zu bestehlen, als indirekte Steuern in den Preis von Lebensmitteln zu schmuggeln. Regieren heißt stehlen, das weiß jedes Kind. Aber auf das Wie kommt es an. Ich für meinen Teil werde unverhohlen stehlen. Alle Einwohner von Rom unterschreiben ihr Testament noch heute Abend. Alle Provinzbewohner spätestens in einem Monat. Cäsar, du machst dir nicht klar... Wenn der Staatsschatz wichtig ist, du Dummkopf, dann ist das Menschenleben nicht wichtig. Das ist klar. Also hat man sein Leben für nichts zu achten, da doch das Geld alles bedeutet. Ich jedenfalls habe beschlossen, logisch zu sein und werde die Widersprechenden und die Widersprüche ausrotten. Wenn nötig, fange ich bei dir an, Oberhofmeister. Cäsar, mein guter Wille steht außer Zweifel. Ich schwöre es dir. Der meine auch, das darfst du mir glauben. Übrigens ist mein Plan in seiner Einfachheit genial, was der Diskussion ein Ende setzt. Du hast 3 Sekunden, um zu verschwinden. 1. Das ist ein Scherz, nicht wahr? Nicht eigentlich, Cäsonia. Das ist nicht möglich. Eben. Es geht darum, möglich zu machen, was nicht möglich ist. Aber das ist ein Spiel, dem keine Grenzen gesetzt sind. Der Zeitvertreib eines Verrückten. Nein, die Stärke eines Kaisers. Ich habe endlich den Nutzen der Macht erkannt. Sie gewährt dem Unmöglichen gewisse Möglichkeiten. Von heute an und in alle Zukunft hat meine Freiheit keine Grenzen mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Grund zur Freude ist, Caligula. Ich weiß es auch nicht, aber ich nehme an, dass es ein Grund zum Leben sein muss. Ich habe gehört, dass du zurückgekehrt bist und entbiete dir meine aufrichtigen Wünsche für dein Wohlergehen. Mein Wohlergehen dankt dir. Geh, Kerea, ich will dich nicht sehen. Ich bin überrascht. Ich mag Literaten nicht. Ich kann ihre Lügen nicht ertragen. Sie reden, um nicht auf sich hören zu müssen. Wenn sie auf sich selber hörten, wüssten sie, dass sie nicht sind und könnten nicht mehr reden. Los, abtreten. Mir graut vor falschen Zeugen. Oft wissen wir es nicht, wenn wir lügen. Ich plädiere für nicht schuldig. Die Lüge ist nie unschuldig. Und eure verleiht den Menschen und den Dingen Bedeutung. Das kann ich euch nicht verzeihen. Und doch müssen wir wohl oder übel für diese Welt plädieren, wenn wir darin leben wollen. Plädiere nicht, der Prozess ist entschieden. Diese Welt ist ohne Bedeutung. Und wer das erkennt, gewinnt seine Freiheit. Und ich hasse euch eben gerade, weil ihr nicht frei seid. Im ganzen Römischen Reich bin ich der einzige Freie. Freut euch. Euch ist endlich ein Kaiser geworden, der euch die Freiheit lehren kann. Geh, Kerea, und verkünde Rom, dass eine große Prüfung ihren Anfang nimmt. Du weinst? Ja, Cäsonia. Aber was hat sich denn verändert? Wenn du auch Drusilla liebtest, so liebtest du doch außer ihr auch mich und viele andere. Vermagst du dir nicht vorzustellen, dass ein Mann auch um andere Dinge als der Liebe willen weinen kann? Die Männer weinen, weil die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. In meinem Alter weiß man, dass das Leben nicht gut ist. Aber wenn das Böse schon auf der Erde ist, warum dann noch dazu beitragen wollen? Ich wusste, dass man verzweifelt sein kann. Aber ich wusste nicht, was dieses Wort besagt. Ich glaubte, wie alle anderen, es sei eine Krankheit der Seele. Doch nein. Der Körper ist es, der leidet. Und das Schrecklichste ist dieser Geschmack im Mund. Weder Blut, noch Tod, noch Fieber. Und doch all dies zugleich. Mich ekelt vor den Menschen. Du musst schlafen. Lange schlafen und nicht mehr denken. Wenn du erwachst, wirst du wieder Geschmack finden an der Welt. Dann gebrauche deine Macht, um das, was noch geliebt werden kann, inniger zu lieben. Auch das Mögliche verdient, dass ihm seine Möglichkeiten gewährt werden. Wo Wozu dient mir meine Macht, wenn ich die Ordnung der Dinge nicht zu ändern vermag, wenn ich nicht erreichen kann, dass die Sonne im Osten untergeht, dass das Leiden sich verringert und dass die Menschen nicht mehr sterben? Du willst dich den Göttern gleichsetzen. Ich kenne keinen schlimmeren Wahnwitz. Was ich mit aller Kraft begehre, steht höher als die Götter. Ich übernehme ein Reich, dessen Herrscher Unmöglichkeit heißt. Es steht nicht in deiner Macht, dass der Himmel nicht mehr der Himmel ist, dass ein schönes Gesicht hässlich wird und ein Menschenherz fühllos. Ich will den Himmel dem Meer vermischen, Hässlichkeit und Schönheit vermengen, dem Leiden Gelächter entlocken. Es gibt Gut und Böse, erhaben und niedrig, gerecht und ungerecht. Ich schwöre dir, dass dies alles sich nicht ändern wird. Es ist aber mein Wille, es zu ändern. Ich werde unserem Jahrhundert die Gleichheit schenken und wenn alles eingeebnet ist, das Unmögliche endlich im irdischen Bereich, der Mond in meiner Hand, dann werde ich vielleicht selber verwandelt und die Welt mit mir. Dann endlich werden die Menschen nicht mehr sterben und glücklich sein. Du wirst die Liebe nicht leugnen können. Die Liebe, Caesonia. Ich habe erfahren, dass die Liebe nichts ist. Leben. Leben ist das Gegenteil von Lieben. Ich bin's, der dir dies sagt und dich einlädt zu einem Fest ohne Maß, zu einem Generalprozess, zum schönsten aller Schauspiele. Und ich brauche Leute, Zuschauer, Opfer und Schuldige. Die Schuldigen sollen eintreten. Ich brauche Schuldige und sie sind alle schuldig. Die zum Tode Verurteilten sollen hereinkommen. Publikum, ich will mein Publikum. Richter, Zeugen, Angeklagte, alle sind sie im Voraus verurteilt. Ich werde ihnen zeigen, was sie noch nie gesehen haben. Den einzigen freien Menschen in diesem Reich. Du, Caesonia, du wirst mir gehorchen. Du wirst mir jederzeit helfen. Schwöre es mir. Ich habe es nicht nötig zu schwören. Denn ich liebe dich. Du wirst alles tun, was ich dir sage. Alles, Caligula. Aber hör jetzt auf. Du wirst grausam sein. Grausam. Kalt und unerbittlich. Unerbittlich. Du wirst ebenfalls leiden. Ja, Caligula. Aber ich werde verrückt dabei. Kommt alle herbei. Ein Kaiser verlangt, dass ihr näher tretet. Kommt schnell. Und nun komm du auch, Caesonia. Sieh in den Spiegel. Ich wische darüber. Nichts mehr, siehst du? Keine Erinnerungen mehr. Alle Gesichter weg. Nichts, gar nichts mehr. Weißt du, was bleibt? Tret näher. Tretet alle näher. Schaut. Caligula. Ja. Nur Caligula bleibt. Er beleidigt unsere Würde. Seit 3 Jahren. Er nennt mich Täubchen. Seit 3 Jahren. Er macht mich lächerlich. Tod ihm. Jeden Abend müssen wir um seine Sänfte herumtanzen, wenn er sich übers Land spazieren tragen lässt. Und er versichert euch, Laufschritt sei gut für eure Gesundheit. Seit 3 Jahren, Scipio. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Nein, das ist unverzeihlich. Er hat deine Güter eingezogen, Senectus. Ja. Er hat deinen Vater umgebracht, Scipio. Ja. Er hat deine Frau entführt, Fabius. Und zwingt sie nun, in seinem Bordell zu arbeiten. Er hat deinen Sohn getötet, Lepidus. Wollt ihr all das hinnehmen? Ich habe meine Entscheidung getroffen. Als er meinen Vater tötete, hat er die Wahl für mich getroffen. Zögert er immer noch? Du kannst auf uns zählen. Er hat unsere Plätze im Zirkus dem Volk gegeben. Und uns gezwungen, uns mit dem Pöbel herumzuschlagen, um uns nachher umso unnachsichtiger zu bestrafen. Er ist ein Feigling. Ein Zyniker. Ein Komödiant. Tut ihn! Halt! Wohin wollt ihr? Zum Palast, Kyria. Es ist nicht so leicht, wie ihr glaubt, liebe Freunde. Und alles noch verfrüht. Die Angst, die euch gepackt hält, kann Mut und Kaltblütigkeit nicht ersetzen. Wenn du nicht mitmachen willst, so geh. Aber halte deinen Mund, Kyria. Ich glaube doch, dass ich mitmache. aber nicht aus den gleichen Gründen. Genug geredet. Ja, genug. Aber wenn ich auch auf eurer Seite stehe, so bin ich doch nicht mit euch einig. Ihr unterschiebt Caligula kleinliche Beweggründe. Dabei sind sie ausnahmslos erhaben. Zuerst müsst ihr ihn so sehen, wie er ist, dann könnt ihr ihn bekämpfen. Er ist der wahnsinnigste aller Tyrannen. Er ist nicht verrückt. Und dass er weiß, was er will, verabscheue ich am meisten an ihm. Unser aller Tod will er. Nein, er stellt seine Macht in den Dienst einer höheren und tödlicheren Leidenschaft. Er bedroht uns in unserem tiefsten Sein. Gewiss kommt es bei uns nicht zum ersten Mal vor, dass ein Mensch über unumschränkte Macht verfügt, aber es geschieht zum ersten Mal, dass jemand sich ihrer unumschränkt bedient, um den Menschen und die Welt zu leugnen. Man kann nicht leben, wenn das Leben keinen Sinn hat. Rache verleiht ihm einen Sinn. Ihr müsst begreifen, dass ich nicht eurer kleinen Demütigungen wegen eurer Partei ergreife, sondern um gegen eine große Idee zu kämpfen, deren Sieg den Untergang der Welt bedeuten würde. Ich kann nicht zulassen, dass Caligula seine Philosophie in Leichen umsetzt. Darum müssen wir handeln. Ihr könnt diese ungerechte Macht nicht zerstören, während sie in voller Blüte steht. Die Tyrannei könnt ihr offen angreifen, die zum Selbstzweck erhobene Bosheit. Jedoch müsst ihr überlisten. Ihr müsst sie in ihrem Streben fördern und warten, bis diese Logik in Wahnsinn umschlägt. Ich stehe bloß für beschränkte Zeit auf eurer Seite. Ich werde nachher keiner eurer Interessen dienen. Für uns ist es vor allem eine Frage der Ethik. Die Familie gerät ins Wanken. Die Achtung vor der Arbeit geht verloren. Das ganze Vaterland ist der Lästerung ausgeliefert. Die Tugend ruft uns zur Hilfe. Kyria, du hast recht. Es ist noch nicht Zeit zum Handeln. Heute wäre das Volk noch gegen uns. Wir wollen Caligula weitermachen lassen. Mehr noch, ihn auf seinem Weg vorwärts treiben, seinen Wahnsinn steigern. Der Tag wird kommen, da er allein einem Reich von Toten und Angehörigen von Toten gegenübersteht. Vielleicht wäre es gescheit, ein wenig aufzuräumen. Caligula hasst Unordnung. Ihr macht ihn noch ganz wütend, den Ärmsten. Was haben wir ihm denn getan, Helikon? Eben nichts. Es ist unglaublich, dass man so nichtssagend sein kann. Oder? Habt ihr ein Komplöttchen geschmiedet? Nicht im Traum. Glaubt ihr das von uns? Er glaubt nicht, er weiß. Aber ich nehme an, dass er es nicht mal ungern sieht. Guten Tag, Herzblättchen. Guten Tag, mein Kaiser. Meine Herren, ich sehe mich genötigt, Personaleinsparungen vorzunehmen. Mit einem Opfergeist, den ihr gewiss zu würdigen versteht, habe ich beschlossen, die Kosten für meinen Hofstaat herabzusetzen, ein paar Sklaven freizulassen und euch zu bitten, den Tisch zu decken und aufzutragen. Na, meine Herren, ein bisschen guten Willen. Ihr werdet bald merken, dass es leichter ist, die soziale Stufenleiter hinabzuklettern als hinauf. Caesonia, welche Züchtigung ist für faule Sklaven vorgesehen? Die Peitsche. Strengt euch ein bisschen an. Sie scheinen aus der Übung zu sein, Helikon. Sie hatten nie in etwas anderem Übung als im Schlagen und Befehlen. Senator wird man an einem Tag. Ein brauchbarer Arbeiter in 10 Jahren. Ich fürchte, bei einem Senator dauert es 20 Jahre. Die Knechtschaft wird Ihnen behagen. Sie haben eine ausgesprochene Begabung dafür. Schau, Sie geraten sogar in Schweiß. Ein erfreulicher Anfang. Wir dürfen nicht zu viel auf einmal verlangen. Das Ergebnis ist doch gar nicht so übel. Zudem soll man einen Augenblick der Gerechtigkeit immer beim Schopf fassen. Übrigens Gerechtigkeit. Es wartet eine Hinrichtung auf mich. Rufius hat Glück, dass ich so pünktlich hungrig werde. Rufius ist der, der sterben muss. Fragt ihr nicht, warum? Ich sehe, ihr werdet klug und habt endlich begriffen, dass man nicht notwendigerweise etwas getan haben muss, um zu sterben. Ich bin zufrieden mit euch, nicht wahr, Helikon? Sie sind schon beinahe zu klug. Wenn Sie noch weitere Fortschritte machen, bricht das Reich zusammen. Ausgezeichnet. Lepidus, du scheinst schlechter Laune. Weil ich deinen Sohn in den Tod geschickt habe? Aber nein, Caligula, im Gegenteil. Im Gegenteil? Ach, wie liebe ich es doch, wenn das Gesicht dem Herzen Lügen straft. Dein Gesicht ist traurig, dein Herz jedoch im Gegenteil, nicht wahr, Lepidus? Im Gegenteil, Cäsar. Lepidus, niemand ist meinem Herzen teurer als du. Wir wollen zusammen lachen. Einverstanden? Komm, erzähl mir einen guten Witz. Ich kann nicht. Dann werde ich etwas erzählen. Aber du wirst lachen, nicht wahr, Lepidus? Und wäre es nur deinem zweiten Sohn zuliebe. Es war einmal ein armer Kaiser, den niemand lieb hatte. Er, der Lepidus liebte, ließ dessen jüngsten Sohn töten, um sich diese Liebe aus dem Herzen zu reißen. Natürlich ist diese Geschichte erfunden. Du lachst ja gar nicht. Niemand lacht. Ich verlange, dass alle lachen. Lacht! Ich will euch lachen hören. Sieh nur, Caesonia, Treu und Glauben, Ehrbarkeit, Rücksicht auf die Mitmenschen, Spruchweisheit, alles verschwindet vor der Angst. Dieses schöne Gefühl, ganz unvermengt, rein und selbstlos, eines der wenigen, das seinen Adel von den Eingeweiden bezieht. Kyria, du bist zu schweigsam. Ich bin bereit zu sprechen, sobald du es erlaubst. Ausgezeichnet. Dann schweig. Ich möchte lieber unseren Freund Lepidus hören. Erzähl uns von deiner Frau. Doch schick sie zunächst an meine Seite. So ist es gut. Nun, Lepidus, wir warten. Meine Frau, nun, ich habe sie lieb. Gewiss, lieber Freund, gewiss. Und weiter? Sie hat eine sehr weiche Haut, spüre ich. Übrigens, als ich hereinkam, da spieltet ihr ein bisschen Verschwörung, nicht wahr? Aber, Cäsar, wie kannst du nur... Gar keine Bedeutung, mein Täubchen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wirklich gar keine Bedeutung. Ihr seid zu keiner mutigen Tat fähig. Da fällt mir eben ein, dass ich noch ein paar Staatsgeschäfte zu erledigen habe. Doch zuvor wollen wir den gebieterischen Begierden, die die Natur in uns weckt, Genüge tun. Wozu sich deine Frau, mein lieber Lepidus, bestens eignet. Sie soll mir ins Nebenzimmer folgen. Komm. Aber, Caligula, du kannst doch nicht einfach... Nun, Kyria, warum hattet ihr euch hier getroffen? Einzig und allein, weil wir stritten, ob die Poesie mörderisch sein soll oder nicht. Äußerst interessant. Indessen übersteigt eure Kunstbegeisterung meinen Frauenverstand. Caligula sagte mir, es gebe keine tiefe Leidenschaft ohne gewisse Grausamkeit. Und keine Liebe ohne eine Spur Vergewaltigung. Daran ist etwas Wahres. Caligula ist ein scharfsinniger Seelenkenner. Er sollte alle seine Gedanken sammeln. Und das ergebe ein unschätzbares Werk. Ganz abgesehen davon, dass es ihn beschäftigen würde. Er hat offensichtlich Zerstreuung nötig. Ihr werdet mit Freuden vernehmen, dass er gegenwärtig eine ausführliche Abhandlung schreibt. Worüber schreibt er, Caesonia? Ach, davon verstehe ich nichts. Wir müssen also annehmen, dass das Werk von der mörderischen Macht der Poesie handelt. So ungefähr. Aber was euch stören wird, ist der Titel dieses Werkes. Wie lautet er? Das Richtschwert. So, Lepidus, deine Frau kannst du zurückhaben. Und jetzt warten dringende Staatsgeschäfte. Oberhofmeister, du wirst die Kornkammern schließen lassen. Aber mein Kaiser... Morgen wird Hungersnot herrschen. Das Volk wird murren. Morgen herrscht Hungersnot. Jeder weiß, Hungersnot ist eine Geißel. Morgen herrscht eine Geißel. Und ich werde ihr Einhalt gebieten, wann es mir beliebt. Schließlich stehen mir nicht so viele Mittel zur Verfügung, um zu beweisen, dass ich frei bin. Man ist immer auf Kosten eines anderen frei. Das ist ärgerlich, aber normal. Wende diesen Gedanken auch auf die Eifersucht an Lepidus und er wird dir einleuchten. Wisst ihr übrigens schon, dass ich mit Helikon zusammen tüchtig arbeite? Unsere kleine Abhandlung über die Hinrichtung wird Staunen erregen. Vorausgesetzt, dass ihr um eure Meinung gefragt werdet. Seien wir großzügig, Helikon. Komm, Abschnitt 3, Paragraph 1. Die Hinrichtung erleichtert und erlöst. Sie betrifft jedermann, ist stärkend und gerecht, sowohl in ihren Anwendungen wie in ihren Absichten. Man stirbt, weil man schuldig ist, man ist schuldig, weil man Untertan Caligulas ist, nun ist aber ein jeder Caligulas Untertan, folglich ist ein jeder schuldig. Woraus sich ergibt, dass ein jeder stirbt. Es ist eine Frage der Zeit und der Geduld. Hm? Ja, was haltet ihr davon? Geduld. Sie bewundere ich am meisten an euch. So, und nun möchte ich mit euch über die Organisation meines Bordells sprechen. Was klappt nicht? Lässt das Personal zu wünschen übrig? Nein, aber die Einnahmen. Dann muss der Tarif erhöht werden. Du hast eben eine schöne Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten, Täubchen. In Anbetracht deines Alters berühren dich die Probleme nicht und ich fragte nicht nach deiner Meinung. Ich würde sagen, dass man nicht an den Preisen rühren soll. Natürlich nicht. Den Umsatz müssen wir steigern. Caesonia wird euch meinen Plan darlegen. Er ist höchst einfach. Caligula stiftet einen neuen Orden. Ich sehe den Zusammenhang nicht. Nein, Kyria. Die Auszeichnung heißt Orden des Zivilhelden und belohnt die Bürger, die Caligulas Bordell am fleißigsten besuchen. Wie sinnig. Hinzuzufügen wäre vielleicht noch, dass der Orden jeden Monat nach Überprüfung der Eintritte verliehen wird. Wer nach 12 Monaten noch keinen Orden erhalten hat, wird verbannt oder hingerichtet. Und der Staatsschatz ist wieder flott. Und dies auf höchst moralischer Art. Schließlich ist es besser, das Laster zu besteuern, als die Tugend auszubeuten, wie dies in den republikanischen Staatswesen geschieht. Was trinkst du da, mein Freund? Ein Mittel gegen mein Asthma. Nein, ein Gegengift. Du beliebst zu scherzen, Caligula. Ich leide nachts unter Erstickungsanfällen und deshalb trinke... Du hast also Angst, vergiftet zu werden? Nein, mein Asthma! Du fürchtest also, von mir getötet zu werden. Du vertraust mir nicht, du belauerst mich. Bei allen Göttern, nein! Du verdächtigst mich, gib es zu! Nein, Caligula! Wenn du ein Gegengift nimmst, heißt das, dass du mir die Absicht unterschiebst, dich zu vergiften. Ich meine nein! Und du unternimmst alles, um dich diesem meinen Willen zu widersetzen. Das sind 2 Verbrechen und ein Entweder-Oder, dem du nicht entrinnen kannst. Entweder wollte ich dich nicht umbringen und du verdächtigst mich ungerechterweise, mich, deinen Kaiser, oder ich wollte es und du Wurm widersetzt dich meinen Plänen. Nun, was sagst du zu dieser Logik? Sie ist hieb- und stichfest, aber sie hat nichts mit dem vorliegenden Fall zu tun. Und zudem... Drittes Verbrechen hältst du mich für einen Dummkopf? Von diesen 3 Verbrechen gereicht ein einziges dir zur Ehre, das 2. Denn der Umstand, dass du mir eine Entscheidung unterschiebst und sie zu vereiteln suchst, verrät empörerischen Geist. Du bist ein Redelsführer, ein Revolutionär. Ich habe dich sehr gern. Darum wirst du wegen deines 2. Verbrechens verurteilt und nicht wegen der anderen. Du wirst wie ein Mann sterben, weil du dich empört hast. Danke mir nicht. Da, trink das. Wird's bald. Warte, ich helfe dir. Es war wirklich eine Arznei gegen Asthma. Ja, tut nichts. Es kommt auf das Gleiche heraus. Ein bisschen früher oder ein bisschen später. Einmal hätte es ihn sowieso erwischt. Was willst du, Cesonia? Caligula hat deinen Vater getötet. Ja. Du hast ihn. Ja. Du willst ihn töten. Ja. Warum sagst du mir das? Ihn töten oder getötet werden. Das sind zwei Arten, Schluss zu machen. Wirst du mich verraten? Nein, Scipio. Aber ich will dir etwas sagen. Vielmehr das Beste in dir ansprechen. Das Beste in mir ist mein Hass. Was ich dir sagen will, ist schwierig und augenfällig zugleich. Wenn dieser Rat wahrhaft Gehör fände, vollbrächte er die einzige endgültige Revolution in dieser Welt. So sprich. Noch nicht. Denk an das verzerrte Gesicht deines Vaters, als ihm die Zunge ausgerissen wurde. Denk an seinen tierhaften Schrei. Ja. Jetzt denk an Caligula. Ja. Jetzt versuch ihn zu verstehen. Ah, unser kleiner Dichter. Helikon, hilf mir. Das ist gefährlich, mein Lämmchen. Und von Dichtung verstehe ich nichts. Du könntest mir helfen. Du weißt so viel. Ich weiß, dass die Tage vergehen und dass man sich beeilen muss zu essen. Ich weiß auch, dass du Caligula töten könntest. Und dass er es nicht ungern sähe. Doch ich lass dich lieber mit ihm allein. Ah, du bist es. Wir haben uns lange nicht gesehen, Scipio. Willst du mir nicht zeigen, was du zuletzt verfasst hast? Ich habe Gedichte geschrieben, Cäsar. Worüber? Über die Natur, glaube ich. Ein schönes Thema und weit gespannt. Wie wirkt sie denn auf dich, die Natur? Sie tröstet mich, dass ich nicht Cäsar bin. Glaubst du, sie könnte mich trösten, dass ich es bin? Nun, sie hat schon schlimmere Wunden geheilt. Wunden? Du sagst es voller Bosheit, weil ich deinen Vater getötet habe. Wenn du nur wüsstest, wie treffend das Wort ist. Wunden. Nur der Hass vermag die Leute hellsichtig zu machen. Sag mir dein Gedicht auf. Nein, Cäsar, bitte nicht. Warum nicht? Ich habe es nicht bei mir. Kannst du es nicht auswendig? Nein. Sag mir wenigstens, was drin steht. Ich sprach von einem gewissen Einklang der Erde. Zwischen der Erde und dem Fuß des Menschen? Ja, so ungefähr. Weiter. Und von der Linie der römischen Hügel und dem flüchtigen, schüttenden Frieden, den der Abend ihnen bringt. Vom Ruf der Mauersegler am grünen Himmel. Ja, auch davon. Und wovon noch? Von jenem geheimnisvollen Augenblick, da der noch golderfüllte Himmel sich je wandelt und uns in Sekundenschnelle sein anderes, von flimmernden Sternen übersätes Gesicht zukehrt. Von jenem Geruch nach Rauch, Wasser und Bäumen, der dann von der Erde zur Nacht emporsteigt. Das Zirpen der Zikaden und das Nachlassen der Hitze, die Hunde, das Rollen der letzten Karren, die Stimmen der Bauern. Und die schattengetränkten Wege inmitten der Oliven- und Mastixbäume. Ja, das alles stand drin. Aber woher weißt du das? Vielleicht, weil wir die gleichen Wahrheiten lieben. Wenn ich wenigstens deiner Lauterkeit teilhaftig werden könnte. Aber ich kenne die Gewalt meines Lebenshungers zu gut. Er wird sich nicht mit der Natur zufrieden geben. Das kannst du nicht verstehen. Du kommst aus einer anderen Welt. Du bist rein im Guten, wie ich rein im Bösen bin, Scipio. Ich kann es verstehen. Nein. Dieses Etwas in mir, dieser See von Schweigen, diese fauligen Gräser. Dein Gedicht ist gewiss schön, aber wenn du meine Meinung hören willst, ja. Es fehlt ihm an Blut. Oh. Du abscheuliches Ungeheuer. Du hast wieder geheuchelt. Theater gespielt, hast du, wie? Und bist zufrieden mit dir? Es ist etwas Wahres an deinen Worten. Ich habe mich verstellt. Welch gemeines, blutbesudeltes Herz du haben musst. Oh, wie muss so viel Böses und so viel Hass dich quälen. Schweig jetzt. Wie ich dich beklage und wie ich dich hasse. Schweig. Und wie grauenhaft muss deine Einsamkeit sein. Weißt du, was das ist? Einsamkeit? Du kennst vielleicht die der Dichter und der Machtlosen. Einsamkeit? Welche denn? Du weißt nicht, dass man nie allein ist. Und dass wir stets und überall die gleiche Last an Zukunft und Vergangenheit mit uns tragen. Die Menschen, die wir getötet haben, begleiten uns. Und sie sind noch nicht das Schlimmste. Aber die Menschen, die man geliebt hat, die, die man nicht geliebt hat und die uns geliebt haben, die Reue, die Begierde, die Bitterkeit und die Süße, die Huren und die Horde der Götter. Allein. Wenn ich wenigstens anstelle meiner von Schatten vergifteten Einsamkeit die wahre Einsamkeit kennen dürfte, das Schweigen und Zittern eines Baumes. Einsamkeit. Nein, Scipio. Sie ist von Zähneknirschen erfüllt und widerhallt von vergangenem Lärm und Geschrei. Und wenn sich um mich und die Frau, die ich liebkose, die Nacht schließt und ich meinem endlich befriedigten Körper fremd, zwischen Leben und Tod etwas von mir zu erhaschen wähne, so füllt sich meine ganze Einsamkeit mit dem säuerlichen Geruch der Lust, der aus den Achselhöhlen der neben mir Liegenden dringt. Alle Menschen haben in ihrem Leben einen Trost, etwas, das ihnen hilft, weiterzumachen. Dort suchen sie Zuflucht, wenn sie sich allzu verbraucht fühlen. Das ist wahr, Scipio. Und in deinem Leben gibt es nichts derartiges. Doch. Was denn? Die Verachtung. Nur immer herbei. Wieder einmal sind die Götter auf die Erde herabgestiegen. Gaius, Caesar und Gott, genannt Caligula, hat ihnen seine ganze menschliche Gestalt geliehen. Tretet näher, ihr erdenschweren Sterblichen. Das heilige Wunder vollzieht sich vor euren Augen. Betet an und entrichtet euren Obolus. Die Geheimnisse des Himmels werden heute allen Börsen zugänglich gemacht. Der Olymp und seine Hintergründe, seine Ränkespiele, nur immer herbei, die nackte Wahrheit über eure Götter. Betet an und entrichtet euren Obolus. Die majestätische Szenerie der göttlichen Macht entfaltet sich auf Erden. Das Schicksal persönlich in seinem Triumphzug. Heute bin ich Venus. Die Anbetung beginnt. Sprecht mir das heilige Gebet an Caligula Venus nach. Göttin der Schmerzen und des Tanzes. Göttin der Schmerzen und des Tanzes. Wellengeborene, schleimig bittere in Salz und Schaum. Wellengeborene, schleimig bittere in Salz und Schaum. Lehre uns die Gleichgültigkeit, die die Liebe zu neuem Leben erweckt. Lehre uns die Gleichgültigkeit, die die Liebe zu neuem Leben erweckt. Gib uns die Wahrheit dieser Welt zu erkennen, die da ist, dass sie keine hat. Gib uns die Wahrheit dieser Welt zu erkennen, die da ist, dass sie keine hat. Und gewähre uns die Kraft, gemäß dieser unvergleichlichen Wahrheit zu leben. Und gewähre uns die Kraft, gemäß dieser unvergleichlichen Wahrheit zu leben. Pause. Pause. Gieße über unsere Gesichter deine unparteiliche Grausamkeit, deinen ganz und gar sachlichen Hass. Öffne unseren Augen deine Hände voll Blumen und Mord. Deine Hände voll Blumen und Mord. Nimm deine verirrten Kinder auf. Gib uns deine zwecklosen Leidenschaften, deine der Vernunft entbehrenden Schmerzen und deine Freuden ohne Zukunft. Es sei euch gewährt, meine Kinder, eure Wünsche sollen erfüllt werden, doch her mit dem Obolus. Anbeten ist schön und gut, aber reich machen ist besser. Danke. Denn besäßen die Götter keine anderen Reichtümer als die Liebe der Sterblichen, danke sehr. Wären sie so arm wie der arme Caligula, ich danke. Und jetzt geht und verbreitet das erstaunliche Wunder, dem beizuwohnen euch vergönnt war. Ihr habt Venus gesehen und Venus hat zu euch gesprochen. Fort mit euch. Halt! Benützt beim Hinausgehen den Gang zur Linken. Im Rechten habe ich Wachen aufgestellt, um euch zu ermorden. Du hast gelästert, Gaius. Du schwärmst für hochtrabende Worte, Scipio. Erst überziehst du die Erde mit Blut und nun beschmutzt du den Himmel. Es gibt Römer, denen viel weniger freimütige Reden den Hals kosten. Ich habe beschlossen, die Wahrheit zu sagen. Das fehlte noch in meinem Reich. Ein edler Sittenrichter. Du glaubst also an die Götter, Scipio? Nein. Warum prangerst du dann meine Lästerung an? Ich kann eine Sache ablehnen, ohne mich verpflichtet zu fühlen, sie zu beschmutzen. Oder den anderen das Recht zu entziehen, daran zu glauben. Das ist ja Bescheidenheit, echte Bescheidenheit. Oh, mein lieber Scipio, wie froh bin ich für dich. Und beneiden muss ich dich auch, das einzige Gefühl, das ich vielleicht nie empfinden werde. Nicht auf mich bist du neidisch, sondern auf die Götter selbst. Für einen Menschen, der die Macht liebt, hat die Rivalität der Götter etwas Aufreizendes. Ich habe diesen illusorischen Göttern bewiesen, dass ein Mensch, wenn er bloß will, ihren lächerlichen Beruf ausüben kann, ohne ihn gelernt zu haben. Das eben ist die Lästerung. Nein, Scipio. Ich habe einfach gemerkt, dass es nur eine Art gibt, es den Göttern gleich zu tun, ebenso grausam zu sein wie sie. Es genügt, sich zum Tyrann zu erheben. Was ist ein Tyrann? Eine blinde Seele. Nein. Ein Tyrann ist ein Mensch, der ganze Völker seinen Ideen oder seinem Ehrgeiz zum Opfer bringt. Ich hingegen habe keine Ideen. Und an Ehre und Macht bleibt mir nichts mehr zu erstreben. Weißt du, wie viele Kriege ich ausgeschlagen habe? 3. Und weißt du, warum? Weil Roms Größe dich keinen Pfifferling kümmert. Nein, weil ich das Menschenleben achte. Du spottest, Caligula. Allerdings achte ich es nicht höher als mein eigenes Leben. Und wenn es mir leicht fällt zu töten, so deshalb, weil es mir nicht schwer fällt zu sterben. Nein, je länger ich es bedenke, desto überzeugter bin ich, kein Tyrann zu sein. Ich habe nur, weil man das Schicksal nicht begreifen kann, mich zum Schicksal gemacht und das blöde, unverständliche Gesicht der Götter angenommen. Und dieses Gesicht hat man angebetet. Das eben ist die Lästerung. Nein, Schauspielkunst. Du machst wie alle den Fehler, nicht genügend ans Theater zu glauben. Sonst wüsstest du, dass es jedem Menschen erlaubt ist, die Tragödien des Himmels zu spielen und ein Gott zu werden. Es genügt, sein Herz zu verhärten. Wenn das wahr ist, so hast du das Nötige getan, damit sich eines Tages rings um dich Legionen menschlicher Götter erheben, die ihrerseits keine Gnade kennen und deine Eintagsgöttlichkeit im Blut ertränken. Ich kann mir den Tag, von dem du sprichst, nur schwer vorstellen. Allerdings, manchmal träume ich von ihm. Und in all den Gesichtern, die dann aus der Tiefe der bitteren Nacht heraustreten, in ihren von Hass und Angst verzerrten Zügen sehe ich voll Wonne den einzigen Gott, den ich auf dieser Welt angebetet habe. Und er ist erbärmlich und feige, wie das Menschenherz. Und jetzt geh, du hast schon zu viel gesagt. Macht deine Arbeit Fortschritte, Helikon? Welche Arbeit? Nun, der Mond. Du wolltest es mir... Es geht voran. Es ist eine Frage der Geduld. Geduld hätte ich vielleicht, aber nicht viel Zeit. Du musst dich beeilen. Du sollst ihn bekommen. Du weißt, dass ein Anschlag auf dein Leben geplant ist? Ich muss meine Zehennägel rot lackieren, aber dieser Lack taugt wirklich nichts. Willst du nicht erfahren, was dich bedroht? Ich weiß im Voraus, was mich töten wird. Aber ich habe noch nicht alles ausgeschöpft, was mir das Leben ermöglichen kann. Darum will ich den Mond. Es gibt eine Verschwörung gegen dich. Kerea ist ihr Haupt. Aus dieser Schrifttafel wirst du alles erfahren. Wohin gehst du, Helikon? Ich? Ich hole dir den Mond. Du gestattest, Gaius? Nun, Herzblättchen, du willst wohl Venus noch mal sehen. Nein, nein, etwas anderes. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Und schließlich verlangt mich nur danach, meine alten Tage ruhig und ungestört zu verbringen. Zur Sache, Liebling. Nun ja, es heißt, eine Verschwörung gegen dich. Sie wollen dich umbringen. Weißt du, warum ich dir keinen Glauben schenke? Bei allen Göttern. Schwöre nicht. Überleg lieber. Wenn deine Worte wahr wären, müsste ich annehmen, dass du deine Freunde verrätst, nicht wahr? Aber meine Liebe zu dir, Gaius... Und das kann ich nicht glauben. Ich habe die Feigheit seit jeher so verabscheut, dass ich es nie über mich brächte, einen Verräter nicht mit dem Tod zu bestrafen. Ganz bestimmt willst du weder verraten noch sterben. Ganz bestimmt. Du siehst also, dass ich recht hatte, dir nicht zu glauben. Du bist kein Feigling, nicht wahr? Oh nein. Auch kein Verräter. Selbstverständlich nicht. Und infolgedessen gibt es keine Verschwörung. Es war nur ein Scherz. Ein Scherz. Nichts als ein Scherz. Wir sind uns einig, dass niemand mir nach dem Leben trachtet. Nein, bestimmt niemand. In dem Fall mach, dass du fortkommst, mein Täubchen. Ein Mann von Ehre ist ein so seltener Vogel auf dieser Erde, dass ich seinen Anblick nicht zu lange zu ertragen vermag. Führt Kerea zu mir. Seltsam. Ich habe immer weniger Menschen um mich. Zu viele Tote, das schafft Lücken. Selbst wenn man mir den Mond brächte, könnte ich nichts ungeschehen machen. Selbst wenn die Toten von neuem unter der Liebkosung der Sonne erzitterten, würden die Morde sich nicht unter die Erde verkriechen. Die Logik, Caligula. Die Logik muss weitergehen. Die Macht ausschöpfen, sich seinem Schicksal rückhaltlos überlassen. Nein. Man kann nicht zurück. Du hast mich rufen lassen. Ja, Kerea. Hast du mir etwas Besonderes zu sagen? Nein. Bist du sicher, dass meine Anwesenheit notwendig ist? Ganz sicher. Kerea, glaubst du, dass zwei Männer von gleichem Stolz und gleichem Adel der Seele wenigstens einmal in ihrem Leben mit rückhaltlos offenem Herzen miteinander sprechen können, als ständen sie sich nackt gegenüber, der Vorurteile, des Eigennutzes und der Lügen entblößt? Das ist möglich. Aber ich glaube nicht, dass du dazu fähig bist. Du hast recht. Ich wollte nur wissen, ob du gleich denkst wie ich. So wollen wir uns denn hinter Masken verbergen. Unser Gespräch soll sein wie der Kampf zweier sorgfältig gedeckter Gegner. Kerea, warum liebst du mich nicht? Weil nichts Liebenswertes an dir ist. Weil solche Gefühle sich nicht erzwingen lassen und Weil ich dich zu gut verstehe. Warum hast du mich? Ich finde dich schädlich und grausam, eigensüchtig und eitel, aber ich kann dich nicht hassen, da ich nicht glaube, dass du glücklich bist. Und ich kann dich nicht verachten, da ich weiß, dass du nicht feige bist. Warum willst du mich dann töten? Ich liebe und brauche Sicherheit. Die meisten Menschen sind wie ich. Unfähig, in einer Welt zu leben, wo der ausgefallenste Gedanke in Sekundenschnelle Wirklichkeit werden kann. Und meistens auch wird. Und in die Wirklichkeit eindringt, wie ein Messer ins Herz. Ich will nicht in einer solchen Welt leben. Ich ziehe es vor, auf sicherem Grund zu stehen. Sicherheit und Logik vertragen sich nicht. Das ist wahr. Logisch ist es nicht, wohl aber normal. Weiter? Ich will mit deiner Logik nichts zu schaffen haben. Ich habe eine andere Auffassung von meinen Menschenpflichten und ich weiß, dass die meisten deiner Untertanen denken wie ich. Du bist ein Störenfried. Du musst verschwinden. Das ist alles sehr klar und durchaus berechtigt. Für die meisten Menschen wäre es sogar selbstverständlich, nicht jedoch für dich. Du bist klug. Und die Klugheit wird teuer bezahlt oder verleugnet. Ich für meinen Teil zahle. Aber warum willst du sie weder verleugnen noch dafür bezahlen? Weil mich danach verlangt zu leben und glücklich zu sein. Und ich glaube, dass man weder das eine noch das andere kann, wenn man den Widersinn auf die Spitze treibt. Ich bin wie alle Leute. Ich wünsche zuweilen den Tod der Menschen, die ich liebe, und begehre Frauen, die zu begehren die Gesetze der Familie oder der Freundschaft mir verbieten. Wenn ich konsequent sein wollte, dann müsste ich töten oder besitzen. Aber meiner Ansicht nach haben diese verschwommenen Gedanken keine Bedeutung. Wenn jedermann es sich einfallen ließe, sie zu verwirklichen, könnten wir weder leben noch glücklich sein. Doch darauf kommt es mir an. In dem Fall musst du an irgendeine höhere Idee glauben. Ich glaube, dass es Taten gibt, die edler sind als andere. Ich glaube, dass alle gleichwertig sind. Aus diesem Grunde hasse ich dich nicht. Aber du bist ein Störenfried und musst verschwinden. Aber warum setzt du dein Leben aufs Spiel, indem du mir das mitteilst? Weil andere an meine Stelle treten werden und weil ich es nicht liebe zu lügen. Kyria? Ja. Gaius. Glaubst du, dass zwei Männer von gleichem Stolz und gleichem Adel der Seele wenigstens einmal in ihrem Leben mit rückhaltlos offenem Herzen miteinander sprechen können? Ich glaube, das haben wir eben getan. Ja? Und doch warst du der Ansicht, ich sei dazu nicht fähig. Ich hatte Unrecht. Ich gebe es zu und danke dir. Nun erwarte ich deinen Urteilsspruch. Urteilsspruch? Du meinst... Sieh her, weißt du, was das ist? Ich wusste, dass sich diese Schrifttafel in deinem Besitz befindet. Ja, Kyria. Und selbst dein Freimut war erheuchelt. Die beiden Männer haben nicht mit rückhaltlos offenem Herzen miteinander gesprochen, aber das tut nichts. Jetzt wollen wir die gespielte Aufrichtigkeit fallen lassen und wieder leben wie zuvor. Du musst von Neuem versuchen zu verstehen, was ich dir sage. Du musst wiederum meine Kränkungen und meine Launen ertragen. Hier, Kyria, diese Tafel ist der einzige Beweis. Ich gehe jetzt. Ich bin dieses tausendfretzigen Spiels müde. Ich will es nicht mehr spielen. Bleib! Das ist der einzige Beweis, diese Tafel. Du benötigst keine Beweise, um einen Menschen dem Tod zu überantworten. Das stimmt. Doch für einmal will ich mir selber widersprechen. Das stört niemand und es tut so gut. Ausruhen ist es. Und ich habe Ruhe nötig. Ich kann diesen Spitzfindigkeiten keinen Geschmack abgewinnen. Natürlich nicht. Du wünschst nichts Außergewöhnliches. Du willst leben und glücklich sein. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das Gespräch hier abbrechen. Noch nicht. Hab ein bisschen Geduld. Hier ist also dieser Beweis. Ich will einmal annehmen, dass ich euch ohne ihn nicht hinrichten kann. So will es meine Laune und mein Bedürfnis nach Ruhe. Nun sieh, was in der Hand des Kaisers aus diesem Beweis wird. Er hält die Wachstafel über eine Fackel und die Tafel schmilzt. Und während dieser Beweis verschwindet, erhebt sich ein Morgen der Unschuld über deinem Gesicht. Wie wunderbar rein deine Stirn ist, Keria. Wie schön das ist. Ein unschuldiger Mensch. Bewundere meine Macht. Selbst die Götter können keinem die Unschuld wieder schenken, ohne ihn zuvor zu strafen. Dein Kaiser jedoch hat nur eine Flamme nötig, um dich loszusprechen und zu ermutigen. Fahre fort, Keria. Führe die prächtigen Überlegungen, die du mir vorgetragen hast, zu Ende. Dein Kaiser wartet auf seine Ruhe. Das ist seine Art, zu leben und glücklich zu sein. Was willst du von mir, Keria? Die Zeit drängt, Scipio. Wir dürfen nicht wankelmütig werden. Wer sagt, ich sei wankelmütig? Du bist gestern nicht zu unserer Zusammenkunft erschienen. Aber ich brauche dich. Dieser Mord muss von Männern gedeckt werden, deren Ehrbarkeit über jeden Zweifel erhaben ist. Wir beide sind die Einzigen mit reinen Beweggründen. Ich begreife dich. Aber ich kann nicht. Dann bist du für ihn. Nein. Doch ich kann nicht gegen ihn sein. Wenn ich ihn tötete, wäre zumindest mein Herz für ihn. Er hat deinen Vater umgebracht. Ja. Und damit fängt alles an. Aber damit hört auch alles auf. Er leugnet, was du anerkennst. Er verhöhnt, was du verehrst. Und doch ist etwas in mir ihm verwandt. Dieselbe Flamme versenkt uns das Herz. Es gibt Augenblicke, da man wählen muss. Ich habe zum Schweigen gebracht, was ihm in mir verwandt sein mochte. Ich kann nicht wählen. Ich leide nicht nur in meinem eigenen, sondern auch in seinem Leiden. Es ist mein Unglück, alles zu verstehen. Damit gibst du ihm recht. Niemand, gar niemand wird künftig in meinen Augen recht haben. Ich hasse ihn noch mehr, wenn ich sehe, was er aus dir gemacht hat. Er hat mich gelehrt, alles zu fordern, Keria. Nein, Scipio. Er hat dich die Verzweiflung gelehrt. Das alleine würde genügen, dass ich ihn mit Freuden töte. Ich habe dich gesucht, Keria. Caligula veranstaltet eine kleine freundschaftliche Zusammenkunft. Du bist gebeten, ihr beizuwohnen. Du kannst gehen, Scipio. Deiner, mein Lämmchen, bedürfen wir nicht. Keria? Ja? Versuch zu verstehen. Nein. Kommt nur näher. Kommt. Aber was will man denn zu dieser nachtschlafenden Zeit von uns? Wenn es darum geht, uns umzubringen wie alle anderen, so bedarf es doch nicht. Wartet hier. Was ist los? Du, Keria, auch hier? Die Verschwörung ist entdeckt. Und? Die Folter. Ich erinnere mich, dass Caligula einem diebischen Sklaven, der trotz der Folter nicht gestand, 81.000 Sesterzen geschenkt hat. Ein schöner Trost. Immerhin ein Beweis, dass er einen mutigen Mann schätzt. Daran solltet ihr denken. Aber ich habe doch... Genug der Worte. Es geht um unser Leben. Kennt ihr Caligulas Lieblingsausspruch? Ja. Er sagte zum Henker, töte ihn langsam, damit er merkt, dass er stirbt. Nein. Ich meine einen schöneren. Nach einer Hinrichtung gähnt er und sagt allen Ernstes, was ich am meisten bewundere, ist meine Fühllosigkeit. Würde es dir etwas ausmachen, nicht zu philosophieren? Ich kann es nicht ausstehen. Wir müssen zumindest anerkennen, dass dieser Mann einen unbestreitbaren Einfluss ausübt. Er zwingt zum Denken, und zwar jedermann, denn Unsicherheit veranlasst zu denken. Und darum wird er von so viel Hass verfolgt. Da, sieh doch. Schwerter und Dolche, man legt sie bereit für uns. Du hattest vielleicht recht. Wir haben zu lange gewartet. Wir hätten schneller handeln müssen. Die Erkenntnis kommt ein wenig spät. Aber das ist doch Wahnsinn. Ich will nicht sterben. Wer redet denn hier von Sterben? Du, Kerea? Ich werde nicht dulden, dass ihr Hand an Gaius legt. Auch wenn er selber es eigentlich wünscht. Ich beglückwünsche dich zu deiner Ergebenheit. Ich liebe treue Knechte. Wie überlegen du dir vorkommst, was? Ja, ich diene einem Verrückten. Aber wem dienst du? Der Tugend? Ich will dir sagen, was ich davon halte. Ich bin als Sklave geboren. Darum, du Ehrenmann, habe ich zuerst unter der Peitsche nach der Pfeife der Tugend getanzt. Caligula dagegen hat mir keine langen Reden gehalten, er hat mich freigelassen und in seinen Palast genommen. Und so habe ich euch Tugendbolde beobachten können. Ich habe bald gemerkt, dass ihr dreckig seid und übel riecht. Ihr stinkt, wie alle Leute, die nie gelitten noch je etwas gewagt haben. Ich habe die edlen Faltenwürfe gesehen, aber auch die fadenscheinigen Herzen, den Geiz im Gesicht, die Falschheit der Hände. Ihr wollt euch zu Richtern aufwerfen. Ihr, die ihr mit Tugend handelt, von Sicherheit träumt, wie der naive Jüngling von der Liebe, die ihr dennoch von Grauen geschüttelt sterben werdet, ohne euch einzugestehen, dass ihr euer ganzes Leben lang gelogen habt. Ihr maßt euch an, den zu richten, der im Übermaß leidet und der jeden Tag aus 1009 Wunden blutet. Erst müsst ihr mich niederschlagen. Dessen kannst du gewiss sein, Kerea. Verachte ruhig den Sklaven. Er ist über deine Tugend erhaben, denn noch kann er seinen elenden Herrn lieben und ihn in Schutz nehmen vor euren edlen Lügen, euren eidbrüchigen Lippen. Mein lieber Helikon, du lässt dich zu gar gewaltigen Reden hinreißen. Früher hattest du, offen gesagt, einen besseren Geschmack. Das kommt davon, wenn man zu viel mit euch verkehrt. Alte Ehepaare haben dieselbe Anzahl Härchen in den Ohren, so groß wird zum Schluss ihre Ähnlichkeit. Nur dies noch, sieh mich an. Schau in dieses Gesicht! Ausgezeichnet. Nun hast du deinen Feind gesehen. Was gibt's? Wisst ihr etwas? Der Kaiser ließ uns rufen. Ich möchte lieber fort. Hier riecht es nach Leichen. Kerea sagt, jetzt muss schnell gehandelt werden. Er meint, heute Abend werden wir 100 sein. Ich habe gehört, Caligula sei schwer krank. Das ist er in der Tat. Was fehlt ihm denn? Bei allen Göttern wird er sterben. Seine Krankheit ist nur für die anderen tödlich. Aber hat er nicht auch eine für uns vorteilhaftere Krankheit? Nein. Caligula hat Magenschmerzen. Er hat Blut gebrochen. Allmächtige Götter, ich gelobe dem Staatsschatz 200.000 Sesterzen zu stiften, wenn er wieder gesund wird. Jupiter, nimm mein Leben im Tausch gegen das Seine. Mein Freund, ich nehme deine Gabe an und danke dir. Mein Schatzmeister wird morgen bei dir vorsprechen. Und nun zu dir, du Großzügiger. Du kannst dir nicht vorstellen, wie gerührt ich bin. Dein Leben willst du mir schenken. Du liebst mich also. Es gibt nichts, was ich nicht augenblicklich für dich hingebe. Das ist zu viel. Lass dich umarmen. Ich bin eurer unwürdig. Wache für den Weg. Geh, lieber Freund. Und denke daran, dass Caligula dir sein Herz geschenkt hat. Wohin lässt du mich führen? In den Tod natürlich. Nein. Du hast dein Leben für das meine hingegeben. Mir geht es jetzt bedeutend besser. Ich habe nicht einmal mehr diesen scheußlichen Blutgeschmack im Mund. Du hast mich geheilt. Nun fühle ich mich wieder frisch für neue Feste. Abführen! Nein, Ich will nicht. Es war doch ein Scherz. Hättest du das Leben genug geliebt, mein Freund, du hättest es nicht so leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Und wenn man verspielt hat, muss man immer bezahlen. Mir ist übrigens ein hübscher Vergleich eingefallen, den ich euch nicht vorenthalten will. Meine Regierung war bis jetzt eine zu glückliche Zeit. Weder weltverheerende Pest noch grausame Religion, nicht einmal ein Staatsstreich, kurzum nichts, das euch der Nachwelt überliefern könnte. Deshalb versuche ich, die Zurückhaltung des Schicksals wettzumachen. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt. Ich trete gewissermaßen an die Stelle der Pest. Doch still, Kerea kommt. Cesonia, die Reihe ist an dir, ich räume für dich den Platz. Kerea? Ja, Cesonia? Caligula ist tot. Du sagst nichts, Kerea? Das ist ein großes Unglück. Gut gespielt, Kerea. Nun gut, so ist es eben misslungen. Aber wir sehen uns ja nachher wieder. Ist er etwa krank, Cesonia? Nein, Herzblättchen. Aber dieser Mann schläft jede Nacht bloß 2 Stunden und ist unfähig, sich auszuruhen. Er irrt während der übrigen Zeit in den Gängen seines Palastes umher. Aber das weißt du nicht. Und hast auch nie danach gefragt, woran dieser Mensch denkt, während die tödlichen Stunden zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang verrinnen. Nein, krank ist er nicht. Außer, dass Geschwüre seine Seele überwuchern. Aber wie alle seelenlosen Menschen könnt ihr keinen ertragen, der zu viel Seele hat. Zu viel Seele. Wie lästig, nicht wahr? Darum nennt man das Krankheit. Und die Pedanten fühlen sich gerechtfertigt und sind zufrieden. Hast du es je vermocht zu lieben, Kerea? Jetzt sind wir zu alt, um es zu lernen, Cesonia. Außerdem ist es nicht sicher, ob Caligula uns Zeit lassen wird dazu. Das ist wahr. Ihr wisst, dass der heutige Tag der Kunst geweiht ist? Laut Kalender? Nein, laut Caligula. Er hat ein paar Dichter eingeladen und wird eine Stegreifdichtung über ein gegebenes Thema von ihnen verlangen. Er wünscht ausdrücklich, dass die Dichter unter euch sich beteiligen. Insbesondere hat er Scipio und Metellus genannt. Natürlich gibt es Belohnungen. Auch Strafen. Ich kann euch aber im Vertrauen sagen, dass die Strafen nicht sehr hart sind. Ist alles bereit? Ja. Thema: Der Tod. Wer bildet das Preisgericht? Ich. Ist das nicht ausreichend? Doch, natürlich, völlig ausreichend. Beteiligst du dich auch an dem Wettbewerb, Caligula? Überflüssig. Meinen Aufsatz über dieses Thema habe ich längst abgegeben. Wo kann man ihn sich beschaffen? Auf meine Art rezitiere ich ihn jeden Tag. Es ist der einzige Aufsatz, den ich verfasst habe. Aber darum liefert er auch den Beweis, dass ich der einzige Künstler bin, den Rom je gekannt hat. Der einzige, hörst du, Kerea, der seine Gedanken mit seinen Taten in Einklang gebracht hat. Das ist nur eine Frage der Macht. In der Tat. Die anderen schaffen aus Machtlosigkeit. Ich jedoch habe kein Werk nötig. Ich lebe. Nun, seid ihr soweit? Ja. Ja. Ja. Schön. Jeder tritt einzeln vor. Wenn ich pfeife, beginnt der Erste. Beim nächsten Pfiff muss er aufhören, dann kommt der Zweite an die Reihe und so weiter. Sieger ist der, dessen Vortrag durch kein Pfeifen unterbrochen worden ist. Du beginnst, Metellus. Tod. Wenn jenseits deiner schwarzen Ufer die 3 Parzen in der Höhle. Ich rufe nach dir, o Tod. Als ich ein kleiner Knabe war. Was für ein Zusammenhang kann schon bestehen zwischen der Kindheit eines Dummkopfes und dem Thema? Willst du mir das gefälligst erklären? Aber ich bin noch nicht zu Ende. Logogryphes, Wolken beten. Nun? Du, Scipio. Lass hören. Läuternde Jagd nach dem Glück. Sonnenglitzernder Himmel. Feste. Einmalig und wild. O Wahn ohne Hoffnung. Hör bitte auf. Du bist zu jung, um die wahren Lehren des Todes zu kennen. Ich war nicht zu jung, um meinen Vater zu verlieren. Hopp, ihr falschen Dichter. Bisher plante ich, euch als Verbündete zu behalten. Und manchmal redete ich mir sogar ein, ihr würdet die letzte Schar meiner Verteidiger bilden. Aber das sind eitle Träume. Und ich werde euch unter meine Feinde einreihen. Die Dichter sind gegen mich. Ich darf wohl sagen, dass dies das Ende bedeutet. Fort mit euch! Verschwindet! Alle! Du, Scipio, geh auch. Kannst du mich nicht in Frieden lassen, wie es dein Vater jetzt tut? Wenn alles zu Ende ist, vergiss nicht, dass ich dich geliebt habe. Woran denkst du? Mit der Freundschaft habe ich abgeschlossen. Du aber, warum bist du noch da? Weil ich dir gefalle. Nein. Kannst du dich nicht wenigstens eine Minute lang so weit gehen lassen, frei zu leben? Darin übe ich mich schon ein paar Jahre. Es kann so schön sein, in der Reinheit seines Herzens zu leben und zu lieben. Reinheit. Ich gewinne sie, indem ich nach dem Wesentlichen trachte. Komisch. Wenn ich nicht töte, fühle ich mich allein. Die Lebenden genügen nicht, um das All zu bevölkern und die Langeweile zu vertreiben. Wenn ihr alle da seid, verspüre ich eine Leere ohne Maß. Nur unter meinen Toten fühle ich mich wohl. Sie sind wirklich. Sie sind wie ich. Sie warten auf mich. Ich führe lange Zwiegespräche mit diesem oder jenem, der mich schreiend um Gnade bat und dem ich die Zunge abschneiden ließ. Komm, bette deinen Kopf in meinen Schoß. So wird dir wohl. Alles ist still. Still? Hörst du das Klirren von Eisen nicht? Die tausend leisen Geräusche nicht, die den lauernden Hass verraten? Niemand würde es wagen. Doch. Die Dummheit. Die Dummheit tötet nicht. Sie lehrt Mäßigung. Sie wird zum Mörder, wenn sie sich beleidigt fühlt. Nicht die Männer, deren Sohn oder Vater ich getötet habe, werden mich umbringen. Sie haben begriffen. Sie sind auf meiner Seite. Sie haben den gleichen Blutgeschmack im Mund. Die anderen aber, die ich verhöhnt und lächerlich gemacht habe. Gegen ihre Eitelkeit bin ich wehrlos. Wir werden dich verteidigen. Wir sind immer noch viele, die dich lieben. Ihr seid je länger, desto weniger zahlreich. Ich habe das Nötige dafür getan. Und dann müssen wir auch gerecht sein. Nicht nur die Dummheit steht gegen mich auf, sondern auch die Treue und der Mut derer, die glücklich sein wollen. Nein, sie werden dich nicht töten. Eher würde irgendetwas vom Himmel fallen und sie vertilgen, bevor sie Hand an dich legen können. Es gibt keinen Himmel. Aber warum so viel Liebe auf einmal? Das ist gegen unsere Abmachungen. Es ist also nicht genug zu sehen, wie du die anderen tötest. Ich soll auch noch erleben, dass du getötet wirst. Es ist schon schlimm, deinen Mordgeruch zu riechen, wenn du dich in meinen Schoß legst. Jeden Tag sehe ich, wie dein menschliches Antlitz Stück für Stück dahin stirbt. Ich bin alt und bald schon hässlich, ich weiß. Aber der ständige Kummer um dich hat mir nun eine andere Seele geschaffen, so dass es nicht mehr wichtig ist, wenn du mich nicht liebst. Ich möchte dich nur geheilt sehen, der du noch ein Knabe bist. Ein ganzes Leben liegt vor dir. Was begehrst du denn, das größer wäre als ein Leben? Du bist wahrlich schon sehr lange hier. Aber du wirst mich behalten, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, warum du da bist. Wegen all der Nächte, da die Lust durchdringend war und ohne Freude. Und wegen all dessen, was du von mir weißt. Ich bin 29 Jahre alt. Das ist nicht viel. Aber in der jetzigen Stunde, da mein Leben mir trotzdem so lang vorkommt, mit einem Wort so vollendet, bist du der letzte Zeuge. Sag mir, dass du mich behalten willst. Ich bin glücklich. Warum darf ich dieses Glück nicht mit dir teilen? Wer sagt dir, dass ich nicht glücklich bin? Das Glück lebt nicht von Zerstörung. Dann gibt es eben zwei Arten von Glück. Und ich habe das Glück der Mörder gewählt. Es gab eine Zeit, da ich die äußerste Grenze des Schmerzes erreicht zu haben glaubte. Doch nein, man kann noch weiter gehen. Jenseits dieser Grenze gibt es ein unfruchtbares, herrliches Glück. Nein, die Liebe genügt mir nicht. Einen Menschen lieben heißt, einwilligen mit ihm alt zu werden. Dieser Liebe bin ich nicht fähig. Man glaubt, ein Mensch leidet, weil das Wesen, das er liebt, eines Tages stirbt. Aber sein wahres Leiden ist weniger oberflächlich. Es ist die Entdeckung, dass auch der Kummer keine Dauer hat. Selbst der Schmerz ist sinnlos. Ich weiß, dass nichts von Dauer ist. Wir sind zwei oder drei in der Geschichte, die diese Erfahrung wirklich gemacht, dieses unsinnige Glück errungen haben. Caesonia, du hast bis zum Schluss eine höchst seltsame Tragödie miterlebt. Es ist Zeit, dass sich für dich der Vorhang senkt. Ist das denn Glück? Diese entsetzliche Freiheit? Ohne sie wäre ich ein satter Mensch geworden. Dank ihr habe ich die göttliche Klarsicht der Einsamen gewonnen. Ich lebe. Ich töte. Ich übe die sinnverwirrende Macht des Zerstörers, mit der verglichen die Macht des Schöpfers als billiger Abklatsch erscheint. Das heißt glücklich sein. Diese umfassende Verachtung, das Blut, der Hass rings um mich, diese unvergleichliche Vereinsamung des Menschen, der das ganze Leben unter seinem Blick hält, die maßlose Freude des straflosen Mörders, diese unerbittliche Logik, die Menschenleben zermalmt, die dich zermalmt, um endlich die Einsamkeit zu vollenden, nach der mich verlangt. Nein, Gaius, was tust du? Es muss Schluss gemacht werden, denn die Zeit drängt, liebe Caesonia. Keine Zärtlichkeit mehr! Nein, nein. Auch du warst schuldig. Aber töten ist nicht die richtige Lösung. Caligula. Auch du bist schuldig. Aber wer wagte es, mich zu richten in dieser Welt ohne Richter, da niemand ohne Schuld ist? Helikon ist nicht gekommen. Ich werde den Mond nicht besitzen. Ach, wie bitter ist es, Recht zu haben. Den Weg zu Ende gehen zu müssen. Denn ich habe Angst vor der Vollendung. Waffenlang. Die Unschuld. Unschuld bereitet ihren Triumph vor. Ich habe Angst. Welch ein Ekel! Dieselbe Feigheit in der eigenen Seele zu verspüren, die ich bei den anderen verachtet habe. Aber auch die Angst ist nicht von Dauer. Wenn ich den Mond bekommen hätte, wenn die Liebe genügte, wäre alles anders. Aber wo diesen Durst löschen? Welches Herz, welcher Gott besäße für mich die Tiefe eines Sees? Nichts in dieser Welt, nichts im Jenseits, das meinem Maß entspricht. Und doch es genügte, wenn das Unmögliche möglich würde. Das Unmögliche! Ich habe es an den Horizonten der Welt gesucht, an den Grenzen meiner selbst. Ich begegne immer nur mir. Ich gelange nirgendwo hin. Meine Freiheit ist nicht die richtige. Helikon! Helikon! Nichts. Nichts. Oh, diese Nacht. Diese Nacht lastet schwer, wie der Schmerz der Menschen. Wir werden auf immer schuldig sein. Gaius, sei auf der Hut! In die Weltgeschichte, Caligula. In die Weltgeschichte. Sie kommen. Caligula. Caligula von Albert Camus. Aus dem Französischen von Guido G. Meister. Hörspielfassung Hans Bräunlich. Caligula, Thomas Wolf. Caesonia, Walfriede Schmidt. Helikon, Gerd Grasse. Scipio, Daniel Minetti. Kerea, Klaus Manchen. Oberhofmeister, Horst Bollmann. Die Patrizia, Werner Senftleben, Dietrich Körner, Alfred Struve, Horst Lebinski, Joachim Tomaszewski. Musik Friedhelm Schönfeld. Schnitt Tina Emmerling, Ton Bernd Friebel, Regieassistenz Ingrid Hauschild, Regie Fritz Göhler. Produktion Deutschlandsender Kultur 1992.